Name ist Michael Braun. Ich habe als Korrespondent des Deutschlandfunks hier im Institut für sozial-ökologische Forschung häufig kompetente Gesprächspartner gefunden. Ich war auch als spätberufener Student der Wasserwirtschaft mal als Lernender hier. Und heute Nachmittag habe ich erfahren, dass ich schon so zum Inventar gehöre, dass ich auch im Namen des Instituts für ökologische Forschung Sie alle begrüßen darf zu dieser Veranstaltung im Rahmen der Frankfurter Bürgeruniversität. Das ISÖ ist seit 3 Jahrzehnten, nächstes Jahr wird der 30. Geburtstag gefeiert, im Rahmen der und auf dem Gebiet der sozialökologischen Forschung unterwegs. Es beschäftigt sich also mit Klimaschutz, mit Energie und mit Wasser. Und wenn man bei Wasser ist, dann kommt man eigentlich an dem Thema Plastik heutzutage gar nicht mehr vorbei. Deshalb ist das heute unser Thema, über das wir sprechen wollen. Hier gibt es auch eine Forschungsgruppe Plastics dazu, die das Institut für sozial-ökologische Forschung leitet. Das ist eine von mehreren Nachwuchsforschungsgruppen, die interdisziplinär unterwegs sind, mit den Schwerpunkten eben sozial-ökologischer Forschung daran beteiligt. Es ist auch das Max-Planck-Institut für Polymerforschung und auch die Goethe-Universität. Was die Forscher vorfinden, ist nicht lustig. Im Jahr 2050 wird gemessen am Gewicht, das Gewicht des Plastiks in den Ozeanen größer sein als das der Fische. Und die Einschläge rücken auch näher. Ich weiß es also aus Vorgeben, aus dem Nordseeurlaub, da habe ich das erste Mal an einer Ferieninsel ein Plakat gesehen, wo der Kurdirektor auf die Gefahren des Plastikmülls in der Nordsee aufmerksam machte. Vielleicht hat er sich nur geärgert über die Kosten, die Reinigung des Strandes morgens mit sich bringt. Aber ich hatte auch den Eindruck, dass er als Tourismusmanager Sorge um sein Produkt hat, nämlich um die Natur. Diese Sorge teilt nicht jeder. Ich habe einen kürzlich beim von Rewe einen Dialog mitgehört. Nachhaltigkeit ist ja schön und gut, aber irgendwann sterben wir, dann haben wir nichts mehr davon. Also solche Ideen, die mit nach mir die Sintflut vielleicht eher zu bezeichnen sind, machen andere allerdings dann wieder zu einer Geschäftsidee. Die Firma Hamburger Folienveredelung oder Folienveredelung Hamburg, die ist ganz aus dem Häuschen, dass China kein Plastikmüll aus dem Ausland mehr einführt und will deshalb die Recyclingkapazität von 18.000 auf 55.000 Jahrestonnen erweitern. Und in Köln gibt es ein junges Unternehmen, das Verpackungen aus Altpapier und Naturhanf anbietet, also ein Start-up, das versucht, eine Alternative zu finden und mit dieser Alternative dann auch Geld zu verdienen. Es gibt also was zu bereden im Leben, über das Leben im Plastikzeitalter, und das wollen wir mit Ihnen tun. Das wollen wir zunächst auf dem Podium tun, und dazu haben wir auf dem Podium versammelt Johanna Kramm. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin hier am Institut für sozial-ökologische Forschung mit dem Thema nachhaltiges Wassermanagement beschäftigt, hat Geografie, Politik und Soziologie, glaube ich, studiert, und ich denke, dass sich diese Kombination auch erklärt damit, dass nachhaltiges Wirtschaften und Umweltpolitik auch nur in Good Governance-Strukturen sozusagen möglich ist, also da, wo die politischen Strukturen auch recht stabil sind. Frau Kramm leitet diese Forschungsgruppe Plastics hier am ISÖ, aber nicht alleine, sondern mit Frau Caroline Völker. Frau Dr. Caroline Völker, sie ist Biologin, hat sich mit Ökotoxologie hauptsächlich befasst und dort mit den Schäden, die Nanopartikel anrichten können, also auch mit Kleinstteilen perfekt sozusagen informiert. Sie arbeitet hier am Forschungsschwerpunkt Wasserinfrastruktur und Risikoanalyse, und mit dabei auf dem Podium ist auch Friedrich Wurm, der Privatdozent an der der Privatdozent arbeitet als Gruppenleiter am Mainzer Max-Planck-Institut für Polymerforschung. Sein Forschungsgebiet sind funktionelle Polymere, also diese großen Moleküle, die Funktionen dieser großen Moleküle sollen wohl sein, wenn ich es richtig verstanden habe, dass etwa in der Medizin, dass sie Wirkstoffe transportieren sollen und eben nach getaner Arbeit den Körper auch wieder verlassen sollen oder auch verstoffwechselt werden. Und von diesen medizinischen Themen schlägt er die Brücke dann auch zu diesem Plastics-Projekt. Da geht es also dann um das Thema abbaubares Plastik, was vielleicht etwas Neues ist. Ich habe bisher häufig gehört, dass Plastik eben nicht abbaubar ist, sondern nur in kleinste Teile zerfällt. Dann haben wir noch Isabel Kuhl. Frau Kuhl zieht heute möglicherweise den Zorn der Umweltschützer und Plastikgegner auf sich, weil sie eine Branche vertritt, eine Handelskette, in einer Handelskette arbeitet und damit eben eine Branche vertritt, die Lebensmittel und andere Produkte verpackt, auch mit Plastik verpackt. Aber wir werden sehen, ob das bei Alnatura auch so ist, ob es eben andere Formen der Warenpräsentationen gibt. Frau Kuhl ist bei Alnatura mitverantwortlich für das Qualitätsmanagement. Und bei uns ist auch Andreas Arnold, ganz rechts von Ihnen aus. Er ist von Beruf Kriminalstatistiker, also Polizist, aber ist heute bei uns als Autor des Blogs Plastic Diary. Er schreibt mit dem Fernziel eines Lebens ohne Plastik und er schreibt aus Erfahrung, also er versucht das auch selbst zu leben, was er schreibt. Er wird also berichten, ob ein Leben ohne Plastik möglich ist und wie. Hinweisen möchte ich noch auf Stefan Müller am Eingang, der Herr in dem roten Hemd. Der Kommunikationsdesigner führt uns heute die Methode des Graphic Recording vor. Das heißt, er setzt grafisch um, was er hier hört und sieht, was Sie an Fragen und Argumente bringen, was das Podium bringt und stenografiert sozusagen, zeichnet mit und visualisiert unsere Diskussion. Und ich denke, es wird vielleicht sogar erwünscht, aber auf jeden Fall erlaubt sein, anschließend mit dem Handy Fotos zu machen, um sozusagen diese Diskussion auch bildlich mit nach Hause zu nehmen. Geht. Unbedingt. Super. Also kein Copyright und dann hat es abgenommen. Wir wollen aber beginnen mit einem Statement sozusagen unserer Wissenschaftlergruppe. Und da ist Herr Bohm, AG30, verabredet, der Erste, der oft. Ja, der Chemiker fängt an. Auch von mir guten Abend nochmal. Und ich möchte Ihnen kurz ein bisschen was erzählen über Plastik, über Kunststoffe. Und wenn ich darüber rede, fange ich meistens mit diesem Bild hier an. Das ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Sehr aus den 60er Jahren ist das Bild. Und ich finde es aus einigen Gründen sehr schön. Zum einen konnte man damals offensichtlich noch Kätzchen auf Plastikfolien setzen. Zum anderen zeigt es, wie damals Kunststoffe so in der, sag mal, Gründerzeit waren und was Kunststoffe auch leisten können. Das hier ist ein Silikon, was wir hier sehen. Und der Katze passiert nichts. Das heißt, wir haben hier ein völlig nicht brennbares Material. Und von der Gründerzeit dieser sehr, sag mal, coolen Materialien, die damals entwickelt wurden, sind wir heute immer mehr dazu übergegangen, es überall zu verwenden. Oder es im Überfluss zu verwenden. Und wir sehen hier ein Beispiel. Sie denken an ihr Leben und überall finden wir Plastik, finden wir Kunststoffe, finden wir Verpackungen. Wir können eigentlich nicht mehr ohne. Oder können wir wirklich nicht mehr ohne. Und aus chemischer Sicht muss man sagen, Plastik ist nicht gleich Plastik. Mhm. Hat jeder schon mal seine Verpackung umgedreht und dieser Symbol hier entdeckt mit diesen kryptischen Abkürzungen. Und das zeigt uns eigentlich die verschiedenen Moleküle, die Plastik sind und die alle verschiedene Eigenschaften haben. Wir kennen auch ein sehr weiches Plastik oder sehr hartes Plastik. Eine Matratze hat ein ganz anderes Leben als vielleicht eine Plastikfolie. Und solche Eigenschaften wie Wasserbeständigkeit, Härte, UV-Beständigkeit, aber auch Abbaubarkeit unterscheidet sich von jedem dieser Materialien extrem. Und typischerweise macht man diese Kunststoffe, diese Plastikmaterialien aus Erdöl und meistens aus typischerweise Petrochemie. Und wir kennen Folien, wir kennen aber auch Kunstfasern, die wir an uns tragen und täglich uns begleiten. Aber es gibt auch andere Materialien, die auch chemisch gesehen gar nicht so unerwiesen sein können. Und zwar gibt es biobasierte Kunststoffe, zum Beispiel aus Zucker, können Chemiker aus dem Zucker Alkohol produzieren, daraus Ethylen, einen Baustein für klassisches Polyethylen, für nicht abbaubare Kunststoffe herstellen. Hat man auch vielleicht schon mal gesehen, grüne Symbole, wenn es bio-based oder biobasiert ist, heißt nicht unbedingt, dass es auch abbaut. Es kommt nur aus nicht Erdöl, sondern aus Zucker. Alternativ dazu gibt es abbaubare Kunststoffe. Sie sehen hier ein Beispiel von einer Folie, die in der Landwirtschaft verwendet wird, die kann auch runtergeflogen werden. Das ist ein Polyester, typischerweise aus Erdöl, also nicht aus einem nachwachsenden Rohstoff, aber es kann abbauen. Aber es gibt auch biobasierte Materialien, Stärke vor allem, auch Zellulosederivate, die dann wirklich nachwachsend sind und abbaubar sind. Und damit übergebe ich schon mal weiter. Das war ein bisschen jetzt Chemie zu diesen Materialien. Ja, sehr gut. Genau, und ich darf jetzt weitermachen mit den Nebenwirkungen des Plastikzeitalters. Wir produzieren natürlich jede Menge Müll dadurch. Und ein Teil dieses Mülls gelangt leider auch in die Umwelt. Und wohin da? Und zwar überall auf der Welt. Das hier ist eine Grafik des Alfred-Wegener-Instituts, die im Grunde alle Publikationen, die sich mit Meeresmüll, mit Müll in den Ozeanen, an den Küsten beschäftigt haben, mal zusammen auf einer Landkarte gezeigt haben. Die lilanen Punkte sind jeweils Plastikmüll und wir sehen hier tatsächlich auch in der Arktis an den längsten Punkten, wo eigentlich kein Mensch oder keine größere Stadt ist, finden wir diesen Müll. wir kennen alle die Bilder von Robben, von Schildkröten, die sich eventuell in diesem Müll verheddern. Das sind Auswirkungen, die sehr sichtbar sind, die uns auch in den Medien oft begegnen. Ich möchte aber auf einen anderen Aspekt nochmal eingehen, und zwar, was passiert denn mit diesem Plastik, das sehr beständig ist, sich also nicht so schnell abbaut in der Umwelt mit der Zeit? Und zwar, ja, wie gesagt, zersetzt es sich nicht direkt in seine Einzelbestandteile, aber es zerfällt in immer kleiner werdende Fragmente, wie hier angedeutet auf diesem Bild. Und dann sprechen wir von sogenanntem Mikroplastik, ist Ihnen wahrscheinlich auch schon mal begegnet. Und wir unterteilen Mikroplastik ganz gerne, also wissenschaftlich wird es nochmal in verschiedene Kategorien unterteilt, weil wir wissen, Plastik ist ein riesiger Komplex unterschiedlicher Materialien. Und Mikroplastik wird zum einen in dieses sekundäre Mikroplastik eingeteilt, also das, was aus dem größeren Plastikabfall in immer kleinere Teile zerfällt, hier angedeutet. Und dann gibt es aber auch noch, und das kennen Sie eventuell auch, das sogenannte primäre Mikroplastik. Und das sind zum Beispiel diese kleinen Plastikkügelchen, die oft für Kosmetikprodukte verwendet werden, die da zum Beispiel als Peelingmittel in solchen Gels oder Cremes enthalten sind. Also Plastikpartikel, die direkt in dieser geringen Größe hergestellt wurden, also nicht zerfallen sind, sondern so eingesetzt werden und dann in die Umwelt geraten, natürlich zum Beispiel über den Abwasserweg, also beim Duschen, über die Kanalisation in die Flüsse und dann in die Ozeane. So, und jetzt interessiert uns natürlich, welche Umweltauswirkungen hat denn das Plastik? Also es ist erstmal da, das bedeutet aber noch nicht, dass es direkt schädlich oder schlecht ist. Und das ist ein Bereich, mit dem sich zum Beispiel die Ökotoxikologie, also der Bereich, aus dem ich komme, beschäftigt. Und wir wissen, das wissen wir von Laborstudien und wir wissen es auch teilweise aus Umweltproben, dass Organismen in der Umwelt Mikroplastik aufnehmen können, also sie können es verschlucken. Das hier sind Planktonproben, also kleinste Lebewesen aus Gewässern. Hier kann man ganz gut erkennen, das ist eine kleine Muschel. Und diese grün leuchtenden Punkte, die wir hier drin sehen, das sind Plastikpartikel. Die leuchten natürlich nicht immer so grün. Das sind Laborstudien, die extra diese Teile verwendet haben, also grün leuchtendes Plastik, damit man sie eben nachweisen kann. Also hier wurde der Nachweis geliefert. Hier sehen wir auch nochmal einen Wasserfloh, das ist ein kleiner Krebs, der bei uns auch in Tümpeln und Seen lebt. Und auch hier dieser dunkle Bereich mit den grünen Punkten ist wieder der Darm. Das hier wurde von unserem Forschungspartner an der Goethe-Uni gemacht, das Bild. Ja, jetzt ist die Frage, welchen Effekt hat das? Also auch wenn diese Partikel aufgenommen wurden, heißt es noch nicht, dass sie schädlich sind. Wir sehen im Labor, dass diese Mikroplastikpartikel Auswirkungen auf die Organismen haben können. Also die haben zum Teil schlechtere Stoffwechselraten, Entzündungsreaktionen, aber, jetzt kommt das große Aber, bei sehr hohen Konzentrationen, die wir so in der Umwelt erstmal noch nicht vorfinden. Jetzt die Frage, alles kein Problem, ist egal, wir machen so weiter. Nein, also was ich dramatisch finde und worauf man einfach nochmal hinweisen muss, ist dieses Bild hier. Das heißt, also wir haben mittlerweile einen Zustand erreicht, wir können keine Umweltproben mehr ziehen, ohne dass wir Plastik darin finden. Also wir haben eine weltweite Verbreitung. Und wir haben Auswirkungen, im besten Fall macht es gar nichts, gut für die Umwelt, das ist auf keinen Fall. Und im Grunde kann man sagen, dass wir hier einen Fußabdruck unserer Zivilisation, unseres Konsums, also einen weiteren haben. Und damit übergebe ich an meine Kollegin. Genau, Sie kennen ja bestimmt auch diese Landkarten, diese Weltkarten, wo Asien sozusagen als Hotspot-Region aufgeführt wird, wo wir einen sehr, sehr hohen Plastikanteil in die Umwelt verzeichnen. Aber auch in Europa haben wir jährlich mehrere hunderttausend Tonnen, die in die Umwelt gelangen. Und schauen wir nochmal ganz kurz an, wo kommen die her? Also wir haben Kunststoffabfall in Deutschland, 6 Millionen Tonnen. Davon ist 60% fallen hier auf Verpackungen, gefolgt vom Bausektor mit 10% und der Landwirtschaft, wo wir gerade gehört haben, da werden Folien verwendet mit 5,2%. Das heißt, schauen wir das pro Kopf, sind das 72 Kilo Kunststoffabfälle, die im Jahr entstehen in Deutschland und davon sind 37 Kilo Verpackungen. Im Schnitt liegen wir da europaweit gesehen weit über dem Schnitt, also 31 Kilo sind es im Schnitt in Europa. Man muss sagen, dass in Deutschland ein bisschen mehr überdurchschnittlich recycelt wird als in anderen Ländern, aber es sind immer noch nur 50%, die werkstofflich, also materiell, recycelt werden und die anderen 50% werden in Deutschland jedenfalls verbrannt, weil wir ein Deponieverbot haben. Genau, was kann man sagen, wenn man sie kennt, das ist jetzt, was ich hier nur zeigen will, ist, dass einfach in den letzten, also hier 20 Jahren, von 1995 bis 2013, eben hatten wir Zahlen von 2015, dass der Pro-Kopf-Verbrauch von Plastikverpackungen angestiegen ist. Und zwar, während wir hier 1995, vor 20 Jahren, noch 19 Gramm hatten pro Kopf, haben wir inzwischen 37 Kilo. Also Entschuldigung, 19 Kilogramm haben wir inzwischen 37 Kilo. Das liegt zum einen daran, dass wir zunehmend kleinere Haushalte haben, das heißt auch kleinere Verpackungsgrößen, die angeboten werden im Supermarkt und da natürlich kleine Produktmengen und dadurch mehr Verpackung auch anfällt, aber auch zunehmend Convenience-Produkte und To-Go-Produkte im Handel erhältlich sind, die natürlich auch sehr viel Plastikverpackung haben. Genau, ganz kurz, man kann sagen, was kann was vor dem Hintergrund, was kann man machen? Plastikverpackung, wir brauchen auf jeden Fall weniger Plastikverpackung, das heißt Vermeidung. Wir sollten Plastikverpackungen sollten wiederverwendbarer sein, also das würde sozusagen den Kreislauf führen. Und Plastikverpackungen sollten im besten Fall einfacher werden, das heißt, dass man sie besser recyceln kann. Und da sehen wir in der Verantwortung sowohl die Konsumenten als auch die Hersteller und die Produzenten, also entlang des Lebenszyklus von einem Produkt, alle involvierten Stakeholder. Damit möchte ich schließen.